Kleines Glück, ganz groß. Ein imposantes Tier, der Elefant. Er ist eines der größten lebenden Tiere der Welt. Die meisten Menschen getötet hat aber die Mücke. Historisch sind an Krankheiten, die sie überträgt, die Hälfte aller Menschen gestorben, die je gelebt haben. Unvorstellbar viele Milliarden. Big is beautiful, small is powerful. Elefanten sind vom Aussterben bedroht, Mücken nicht. Versuche ich gerade aus einer Mücke einen Elefanten zu machen? Ein afrikanisches Sprichwort lautet, man weicht leichter einem Elefanten aus als einem Moskito. Was hat das mit uns in Deutschland zu tun? Wer, glauben Sie, ist hierzulande das gefährlichste Tier? Rottweiler, Killerbienen oder Angsthasen? Das Reh. Es kostet pro Jahr über 30 Autofahrern das Leben. Vor allem, weil sie versuchen auszuweichen. Während Mücken harmlose Flecken an der Windschutzscheibe hinterlassen, bis wir ihn nicht mehr klar sehen können, dann wird es auch wieder gefährlich. Menschen sind gerne blind für die kleinen Dinge und ihre große Wirkung. Wir leben in einer Zeit, in der ein Joghurt so wertvoll sein soll wie ein kleines Steak. Das hätte jeder Neandertaler anders gesehen. Wir sind als Spezies so erfolgreich, weil wir kein Gras mehr fressen wie die Kühe, sondern von der Kuh erst den Joghurt genießen und dann das Fleisch. Fleisch hat eine sehr viel höhere Kaloriendichte als Gras. Deshalb müssen Elefant und Kuh praktisch pausenlos ins Gras beißen, während wir nach einer Mahlzeit auch mal länger satt sind. Dafür müssen Kühe auch nicht so viel denken. Man braucht sehr viel mehr Intelligenz, um ein Wildschwein zu erwischen, als Wildgras. Es gäbe heute keine Vegetarier, wenn unsere Vorfahren auch schon welche gewesen wären. Eigentlich ist die Evolution des Menschen eine große Erfolgsgeschichte. Mit einem kleinen Haken, wir wissen so wenig mit unserer Überkapazität an Denk- und Verdauungszeit anzufangen. Und deshalb haben wir ein Weltwirtschaftssystem entwickelt, das uns erlaubt, in der Zwischenzeit aus Langeweile Schweinehälften und Weizen in China anzukaufen und in Südamerika wieder zu verkaufen, rein virtuell, ohne dass wir hätten säen, ernten oder bespringen müssen. So weit haben wir es gebracht. Wir könnten uns in der Zwischenzeit auch ins Kornfeld legen und über die großen und kleinen Dinge des Lebens nachdenken. Wiesen und Felder sind ja ein bisschen wie die Haare der Erde. Sie wachsen jeden Tag an vielen kleinen Halmen ein kleines Stück. Unsere Haare auch. Würde man die ganze Wuchsleistung unserer Haare in einem einzigen Haar zusammenfassen, wären das am Tag 30 Meter. Eine beachtliche Spitzenleistung, die wir aber nicht beachten, weil sie auf so viele Spitzen verteilt ist. Beim Korn merkt man, was da alles zusammengewachsen ist im Herbst, wenn man die Strohballen auf den Feldern sieht. Wenn man alle Ballen, statt sie nebeneinander zu betrachten, mal gedanklich übereinander stellt, kommt ein stattlicher Turm zusammen, so wie ein dicker Baumstamm, nur eben aus lauter einzelnen Halmen. Hören Sie die Nachtigall schon trapsen oder darf es noch eine Metapher sein? Wir Menschen sind ja gar nicht die Größten, nur die angeblich Schlauesten auf dem Planeten. Viel größer ist der Blauwal. Der ernährt sich von Plankton. Und solange keine Menschen vorbeikommen, kann er eigentlich ein gutes Leben führen. Er macht sich wahrscheinlich wenig Sorgen darüber, dass ihm nie ein großer Fang gelingen wird. Es ist genug Plankton da. Er muss nur den Mund öffnen. Ein Mensch würde das Plankton möglicherweise gar nicht erwischen, weil er vor Ärger, dass ihm etwas durch die Lappen gehen könnte, die Zähne zusammenbeißt. So ist das mit dem Glück auch. Jeder Tag besteht aus genug Plankton, um satt und glücklich zu werden. Vielen kleinen Momenten, die wir nicht besonders beachtenswert finden, weil wir auf das große Glück warten, das wir verpassen könnten, wenn wir uns mit dem Kleinen bereits zufrieden geben. Und unser Gedächtnis spielt bei dem Selbstbetrug mit. Es erinnert sich am liebsten an die großen Dinge aus der Vergangenheit und malt sich auch für die Zukunft Großes aus. So entsteht einer der größten Denkfehler überhaupt auf dem Weg zum Glück. Erstens, kleine Momente kommen viel öfter vor als große. Zweitens, Große Dinge haben nachweislich viel weniger Einfluss auf unser Leben als die kleinen. Drittens, große Katastrophen machen uns nachweislich auf Dauer weniger zu schaffen als der tägliche kleine Stress. Viertens, große schöne Momente machen auf Dauer nur einen kleinen Unterschied für unser tägliches Wohlbefinden. Fünftens, wenn wir kleine Dinge beachten, dann für gewöhnlich, um uns zu ärgern. Ich weiß noch, wie ich einmal einen kleinen Fleck auf meinem weißen Hemd hatte. Immerhin waren mehr als 99% des Hemdes fleckfrei. Aber so rechnen wir nicht. Noch viel ärgerlicher war, wie der Fleck auf das Hemd gekommen war. Ich hatte in Eile etwas Orangensaft aus dem offenen Tetrapack getrunken und schwupps war es passiert. Ich rubbelte unter dem Wasser und dachte daran, was ich an Zeit gespart hätte, hätte ich ein Glas benutzt. Am nächsten Tag sah man den gelben Fleckenrand immer noch. Ich kaufte ein spezielles Fleckensalz, machte das gesamte Hemd nass und hängte es zum Trocknen für die Nacht über einen Holzbügel. Die Erfahrenen lachen jetzt schon. Mir war das nicht klar in dem Moment. Mit großem Erfolg. Am nächsten Morgen war das Hemd so komplett eingesaut, dass ich es wegschmeißen musste. Was war passiert? Ich hatte nicht beachtet, dass die Farbe des billigen Bügels nicht wasserfest war. Und so infiltrierte und verfärbte der Bügel über Nacht die ganze Schulterpartie des Hemdes gelblich. Nur mein Fleck, der blieb davon unberührt. Große Katastrophen fangen manchmal klein an. Erinnern Sie sich noch, wie Sie das letzte Mal eine Million im Lotto gewonnen haben? Nicht? Kommt auch nicht so oft vor. Aber sicher erinnern Sie sich noch daran, als man in Telefonzellen mit Münzen telefoniert hat. Egal ob groß, klein, armreich, alle haben wir doch geguckt, ob in diesem Schacht ein Groschen lag. Und hatte man einen entdeckt, wusste man, heute ist mein Tag. Das war ein großer Glücksmoment. Mit diesen Groschen in der Tasche sind wir durch die Welt getanzt. Hey, was kostet die Welt? Ich habe 10 Pfennig. Psychologen wollten diesen Effekt messen und haben folgendes Experiment gemacht. Sie haben in Telefonzellen Münzen versteckt und geschaut, ob sich der Finder durch sein Glück verändert. Um das zu testen, ließen die Psychologen eine eingeweihte Person vor der Telefonzelle stürzen, sodass sich ihre Handtasche mit dem gesamten Inhalt auf dem Boden ausbreitete. Wie hilfsbereit ist jemand, der soeben einen Groschen gefunden hat? Die Anzahl der Gegenstände, die man half aufzuheben, stellte ein objektives Maß der Hilfsbereitschaft dar. Glauben Sie, dass eine kleine Münze einen großen Unterschied im Verhalten der Finder machen konnte? Ja. Die Hilfsbereitschaft stieg um das Vierfache. Viermal eher sind wir bereit, jemandem in Not zu helfen, wenn wir uns gerade selbst gut fühlen. In einem weiteren Experiment befragte man Menschen, wie zufrieden sie mit ihrem Leben grundsätzlich sind. Wer gerade eine Münze gefunden hatte, war mit seinem ganzen bisherigen Leben schlagartig zufriedener. Da frage ich mich, warum ist die Stimmung in Deutschland so schlecht? Na, wegen der Kartentelefone. So hängt das zusammen. Was sollte jeder von uns tun? Wenn Sie ab und an eine lose Münze in der Tasche haben, werfen Sie diese einfach mal weg. Ich gebe zu, das kostet Überwindung, aber danach macht es Spaß. Sie verarmen nicht und wer die Münze findet, freut sich den ganzen Tag. Und das ist gar nicht so selbstlos, wie es klingt. Wir alle liegen irgendwann mal auf die eine oder andere Art auf der Schnauze und brauchen andere. Wenn wir dann aber erst anfangen zu fragen, hilft mir jemand mal für 10 Pfennig? Dann denkt jeder Vorbeigehende zurecht, bleib liegen, du Geizhals. Hat er die Münze aber zuvor gefunden, dann kommt er sogar gerne helfen. Investieren Sie in die Zukunft, werfen Sie Geld weg. Obwohl Sie gar nicht genau wissen müssen, wo es landet, können Sie sicher sein, Sie erschaffen unterm Strich einen positiven Wert. Erklären Sie das mal einem Controller. Und ein kleiner Witz zum kleinen Glück. Ein Mathematiker erscheint der liebe Gott. Dieser stellt ihn vor die Wahl, ein Käsebrötchen oder die ewige Glückseligkeit. Nachdem der Mathematiker in sich gegangen war, antwortet er, ich nehme das Käsebrötchen. Der liebe Gott verlangt, völlig verwirrt, nach einer Erklärung. Darauf der Mathematiker, nichts ist besser als die ewige Glückseligkeit. Und ein Käsebrötchen ist besser als nichts. Die praktische Anwendung dieser Idee, dass es die kleinen Dinge im Leben sind, die glücklich machen, findet sich in der Übung, die da heißt, das Glückstagebuch. Haben Sie mal ein altes Tagebuch von sich durchgeblättert? Ein Klagebuch, dass man das überhaupt überlebt hat. Ein Jammertal. Das war schlimm, ja, auch. Und wie, das hat der Idiot tatsächlich mal gesagt? Habe ich völlig vergessen, gut, dass ich es aufgeschrieben habe. Tagebuch schreibt man am ausführlichsten, wenn es einem richtig schlecht geht. Wenn es einem gut geht, hat man nachts etwas Besseres zu tun. Aber einmal angenommen, ein Außerirdischer oder ein Anthropologe findet in 100 Jahren Ihr Tagebuch. Was für ein Bild von Ihrem Leben wird er sich wohl machen? Ziemlich einseitig. Genauso einseitig wird unser eigenes Bild von unserem Leben, wenn wir nicht bewusst gegensteuern. Wer schreibt, bleibt und das Geschriebene auch. Ein verblüffend einfacher Glücksbringer, das Glücks- und Dankbarkeitstagebuch. Regelmäßig, beispielsweise am Abend oder an einem Tag in der Woche, 5 kleine Stichworte aufschreiben. Was war heute schön? Was war besser als erwartet? Wofür bin ich heute dankbar? Kurze Notizen. Die verändern langfristig unsere Stimmung. Es ist wie ein Anti-Frosch-Training. Statt auf das zu warten, was nicht da ist und alles Dramatische wichtig zu finden, konzentrieren wir uns für einen Moment auf die schönen Augenblicke. Und schon gehen wir mit einem guten Gefühl schlafen und finden am nächsten Tag mehr davon. Nicht, weil mehr da wäre, sondern weil sich unsere Achtsamkeit dafür erhöht, was immer da ist. Was jeder so aufschreibt, kann sehr unterschiedlich sein. Der eine schreibt, neben meinem Partner aufgewacht. Der zweite, nicht neben meinem Partner aufgewacht. Der dritte, mein Partner ist nicht aufgewacht. Jedem das Seine. Alles im Fluss. Glück ist die Zeit, in der man nicht an die Zeit denkt. Anstrengung macht Spaß. Wir zeigen gerne, was in uns steckt. Wäre es anders, wären Arbeitslose zufriedener als Menschen mit Arbeit. Während wir arbeiten, denken wir gerne, wann ist endlich Feierabend? Beim Feierabend, wann ist endlich Urlaub? Und nach ein paar Wochen Urlaub, was wohl bei der Arbeit gerade los ist? Viele sagen, Arbeitslose bekommen doch alles, was sie zum Leben brauchen. Was jammern die eigentlich? Das ist zu kurz gedacht, denn ihnen fehlt eine Existenzgrundlage. Das Gefühl, gebraucht zu werden und sich für etwas Sinnvolles anstrengen zu können. Arbeitslose werden schnell depressiv und psychisch krank, weil sie den anderen nicht mehr zeigen können, was in ihnen steckt. Und sich auch nicht. Das ist die versteckte Dramatik darin. Deshalb ist einer der großen Glückskeller neben Schmerz, chronischer Krankheit und Dauerstress Arbeitslosigkeit. Die stresst auch, nur anders. Arbeitslosen fehlt die Herausforderung, an der zu wachsen, ein großer Teil des Stressabbaus und des Glücks ist. Klar ist Entspannung schön. Wellness ist klasse für ein Wochenende. Aber wer will schon 3 Wochen am Stück nur massiert werden? Da wird man doch bekloppt. Spätestens nach 5 Tagen schreist du den Masseur an, hau ab mit dem Öl, ich kann's nicht mehr sehen. Entspannung ist vor allem dann schön, wenn man vorher etwas Spannendes erlebt oder getan hat. Wann bin ich in Flow? Wenn ich nicht darüber nachdenke. Wann bin ich raus? Wenn ich auf die Uhr gucke, um zu schauen, wie lange ich drin war. Oder wie lange ich noch muss. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen ehrgeizig und zielgerichtet. Dem Ehrgeizigen geht es darum, über andere zu siegen. Dem Zielgerichteten reicht es, wenn er seinen eigenen inneren Schweinehund besiegt und sein Bestes gibt. Der Ehrgeizige will besser sein als andere. Der Zielgerichtete will sein Bestes für sich und andere und weiß, keine äußere Anerkennung wird ihn zufriedener machen als das Gefühl, auf seinem eigenen inneren Messinstrument die 100% zu erreichen. Mehr bedarf es nicht. Flow heißt nicht, der Weg ist das Ziel, sondern eher, verfolge dein Ziel, als ob du keines hättest. Flow ist eine Mischung aus zen-mäßiger Achtsamkeit und sportlichem Ehrgeiz. Zen sagt, wenn du gehst, dann geh. Und Flow sagt, geh an deine Grenze, aber nicht drüber. Und ich würde sagen, geht beides. Ein Postbeamter wurde mal gefragt, ist es nicht langweilig, jeden Tag Briefe abzustempeln? Nein, antwortete er, es ist ja jeden Tag ein anderes Datum. Ein echter Lebenskünstler. Die Krux der modernen Kommunikation ist der Verlust der kontinuierlichen Zeit. Das ständige Reisig, das uns aus dem Moment reißt, weil jede E-Mail und SMS nach unserer sofortigen Aufmerksamkeit plärrt, wie ein schlecht erzogenes Kind. Dadurch wird die kontinuierliche Zeit gestückelt. Deshalb opfern wir das Glück des Flows auf dem Altar der Dringlichkeiten. Motorradfahrer gehen bei 200 Stundenkilometer nicht ans Telefon. Bergsteiger auch nicht. So wenig wie Skifahrer im Schuss, Tänzer beim Turnier, Verliebte beim Flirt. Auch Neurochirurgen stört man besser nicht bei ihrer Tätigkeit. Motorradfahren gilt als besonders flowogen, weil der Biker die Komplexität variieren kann. Wird ihm langweilig, fährt er schneller. Wird es komplizierter, fährt er langsamer. Und er bekommt direkt Rückmeldungen, wie gut er das kann. Wenn er es nicht so gut kann, ist wieder der Neurochirurg konzentriert bei der Sache. Dann hat der Flow. Von außen betrachtet erleben der Biker vorn und der hinten auf dem Motorrad das Gleiche. In den Köpfen aber existieren zwei völlig verschiedene Welten. Der vorn hat Kontrolle, der hinten nicht. Der vorn sieht, was kommt, der hinten sieht nichts. Der vorn ist in Flow, der hinten in Angst. Das genaue Gegenteil. Es sind diese verschiedenen Perspektiven, diese Nuancen in der Bewertung. Der eine hält es für lässig fahren, der andere für fahrlässig. Computerspiele machen süchtig, weil sie den Spieler ständig in Flow halten, da sich die Anforderungen mit dem Können ständig steigern. Nicht zu schnell, aber gerade noch so viel, dass es spannend bleibt. Dazu müssen die Spiele noch nicht mal besonders raffiniert oder visuell aufgearbeitet sein. Das weiß jeder, der dachte, zur Entspannung nur eine kleine Runde Tetris spielen zu können. Ja doch, ich höre gleich auf, nur noch dieses Level. Nun sind wir in einer Zeit in der Finanzkrise und deswegen beschäftigen sich die nächsten beiden Texte mit der Irrationalität unserer Bewertung materieller Dinge. Hergeben ist schwieriger als nehmen. Ja, eigentlich, wenn Sie die Überschrift kapiert haben, brauche ich Ihnen den Text gar nicht mehr vorzulesen. Aber auch hier geht es wieder um eine Mischung zwischen persönlichem Erleben und tatsächlich recherchierten Studien. Und ich bekenne einfach, alles, was da drin gesagt wird, stimmt. Ich sammle alte Zeitungen. Also, wenn ich sie kaufe, sind sie natürlich noch nicht alt. Aber weil ich immer mehr kaufe, als ich zu lesen schaffe, mir das aber ungern eingestehe, gibt es bei mir in der Küche einen Stapel Zeitungen, der da heißt, nochmal durchschauen und dann erst wegwerfen. Und es gibt einen Stapel hinter dem Fernseher. Der überragt meistens den Stapel DVDs, die ich noch gucken möchte, neben dem Fernseher. Manchmal ist er auch kleiner, wenn ich beispielsweise etwas drauflege, was dann die Statik durcheinander bringt und den Stapel spontan sich verbreitern lässt. Umfallen wäre das falsche Wort. Richtiger, er ergießt sich auf den Boden. Er macht keinen Krach, er gleitet. Krach gibt's eigentlich nur, wenn der DVD-Stapel im Gleiten in Mitleidenschaft gerissen wird. Für mich hat der Zeitungsstapel einen hohen Wert. Allein der Neupreis addiert sich auf viele, viele hundert Euro. Ich weiß, dass es das alles theoretisch auch online gibt. Das ist genauso absurd wie die Leute, die meinten, die Einführung der EDV würde das papierlose Büro bringen. De facto wird heute so viel gemailt und ausgedrückt und abgeheftet und geschreddert wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Eine papierlose Wohnung kommt zumindest Besuchern meiner Wohnung als eine echte Alternative vor. Ich denke stattdessen lieber in historischen Zeiträumen. So wie heute viele Datenformate nicht mehr lesbar sind, weil keiner daran gedacht hat, die Geräte, die mit Floppy Disks etwas anfangen können, aufzubewahren. So denke ich, ich bewahre ein Stück deutscher Identität auf und wer weiß, vielleicht sind einige der Hefte irgendwann nicht mehr lieferbar. Und der Bibliothekar der Staatsbibliothek steht weinend vor meiner Tür und bittet um Zugang zu meinem Archiv. Das ist bisher noch nicht passiert, aber wie beim Wein steigt der Wert meiner Zeitung mit den Jahren der Lagerung. Oder? Quatsch. Mir ist schon klar, dass der Marktpreis meiner Stapel sinkt. Ich habe mir mal vorgestellt, wenn mir jemand vor meiner Wohnungstür genau den Stapel anbieten würde, den ich schon habe, was ich dann dafür bezahlen würde. Praktisch nichts. Ich würde doch nicht ernsthaft für einen Haufen Altpapier Geld ausgeben. Ich habe keinen Kamin und außerdem habe ich den Stapel ja schon. Der ist für mich persönlich viel wertvoller. Aber selbst bei eBay wahrscheinlich schwer verkäuflich, noch nicht mal an Selbstabholer. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, der Stapel wächst ohne mein Zutun. Ab einer kritischen Masse findet ein bisher unbekannter Prozess statt, der Ursuppe, nicht unähnlich, und es entstehen lauter neue kleine Stapel. Das könnte doch sein, da doch Papier aus organischem Material, also so eine Art Zellulose-Ursuppe geschöpft wurde. Nicht auszudenken, ich würde mal länger weg sein, dann komme ich nach Hause und die Wohnung ist komplett zugewuchert. Glücklich macht mich das schon lang nicht mehr. Besitz kann einen besitzen. Man ist besessen, vor allem wenn man nirgends mehr sitzen kann, weil jede freie Fläche durch etwas anderes in Besitz genommen ist. Spätestens dann wäre es Zeit, loszulassen. Doch das ist schwerer, als man glaubt. Denn man denkt über den Wert seiner Besitztümer grundsätzlich falsch. Wir ärgern uns mehr, wenn etwas 10% teurer wird, als wir uns im gleichen Maße freuen, wenn etwas 10% günstiger wird. 10% mehr Gehalt ist schnell nichts Besonderes mehr. Aber eine 10%ige Kürzung ärgert uns bis zur Rente und darüber hinaus. Listige Verkäufer drücken einem daher erst einmal etwas in die Hand. Dann ist es viel schwerer, ihnen einen Gefallen abzuschlagen. Das kennen Sie auch so von Versicherungsleuten. Nur weil wir einen Kugelschreiber behalten dürfen, unterschreiben wir Verträge, deren Laufzeit und Preis deutlich über denen des Kugelschreibers liegen. Rosenverkäufer oder Anbieter anderer Produkte in Kneipen lassen auch gerne etwas auf dem Tisch liegen und kommen am Ende ihrer Runde wieder zurück, sodass man sich schon mal an den neuen Besitz gewöhnen kann. Das Gleiche machen die so mit elektrischen Geräten, so den Fernseher, mal eine Woche zu Hause testen. Auf diese Weise beginnen die Kunden sich als quasi Besitzer zu fühlen. Der subjektive Wert des Produktes steigt und damit auch die Kaufbereitschaft. Was hat das mit Glück zu tun? Die Stärke des Besitztumseffekts hängt von der Stimmungslage ab. Sind Menschen positiv gestimmt, dann fällt das Besitztumsdenken schwächer aus. Je mehr jemand den Verlust eines Besitzes fürchtet, desto höher fallen seine Entschädigungsforderungen aus. Und wahrscheinlich haben deshalb auch so viele Weise immer geraten, sein Herz nicht an Besitz zu hängen, ohne großen Erfolg. Wir hängen sogar an Dingen, von denen wir uns nur vorstellen sollen, sie gehörten zu uns. In Experimenten legte man Probanden zwei verschiedene Szenarien vor. In Variante A hieß es, stell dir vor, alle 25 Bäume in deiner Wohnstraße werden abgeholzt. Wie viel müsste man dir zahlen, damit du diesen Verlust akzeptierst? In Variante B hieß es, stell dir vor, in deiner Straße werden 25 Bäume gepflanzt. Wie viel wärst du bereit, dafür zu zahlen? Der Verlust wog für die meisten Probanden erheblich schwerer. Die Versuchspersonen verlangten durchschnittlich $199 Entschädigung, sollten die Bäume abgeholzt werden. Neue Bäume wären den Probanden dagegen nur $9,60 wert gewesen. Traurigerweise wird der tropische Regenwald abgeholzt, ohne dass jemand dafür Entschädigung zahlen muss. Und was ist uns die Aufforstung wert? Ein Bierkasten. Den geben wir aber auch immer erst zurück, wenn er leer ist. Selbst Liebesdinge sind nicht frei vom Possessivreflex. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Da fragt man sich doch, hast du deinen Freund, weil du ihn liebst, oder liebst du ihn, weil du ihn hast? Die Primatologin Sarah Brosnan hat Schimpansen beobachtet, die ebenso wenig auf Tauschgeschäfte eingehen wollten wie menschliche Probanden. Bei Tieren ist das Zustandekommen eines fairen Tausches einfach zu unsicher. Keine Verträge, keine Gesetze schützen einen Affen, der einem Artgenossen einen Apfel gegen eine Orange anbietet. Es gilt das Recht des Stärkeren. Als ich das las, war ich doch etwas traurig, dass meine scheinbar intellektuelle Vorliebe für Zeitungsstapel solch primitive Wurzeln haben sollte. Und ich beschloss, einen Teil davon ins Altpapier zu werfen. Aber wie sehr mein Denken nicht nur aus dem Tierreich, sondern auch vom Computerzeitalter geprägt ist, wurde mir klar, als ich den Deckel der Tonne aufmachte. In diesem Moment ging vor meinem geistigen Auge ein Fenster auf. Sind Sie sicher, dass Sie alle diese Dokumente entfernen wollen? Ja, nein, abbrechen. Ich ließ mich davon nicht irritieren und warf meinen ganzen kostbaren Stapel mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Tonne. Direkt auf die ganzen wertlosen Geohefte meines Nachbarn. Ein Tourist besucht einen berühmten Rabbi und ist erstaunt über sein einfaches Zimmer. Rabbi, wo sind Ihre Möbel? Wo sind denn Ihre? Ich bin ja nur zu Besuch hier auf der Durchreise. Genau wie ich. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann mit 7 Kindern und einem mit 7 Millionen Euro? Der mit den 7 Millionen will weitere. Geld hat eben nie das Gefühl von Sättigung. Und deswegen ist es weltweit so beliebt, weil von dem, was man nicht braucht, kann man nie genug haben. Wissen Sie, wie viel Ihr Nachbar verdient? Eher fragen wir nach seiner Religion, seinen Krankheiten oder seinen sexuellen Präferenzen, als über das größte Tabu zu sprechen, das uns noch geblieben ist. Geld. Gottesdienste gibt es im Fernsehen schon lange. Auch Softpornos und Gesundheitsratgeber. Aber erst seit kurzem hat die Schuldnerberatung Herrn Zwegert zum bekanntesten deutschen Sozialarbeiter gemacht. Das bildet gut die Hierarchie unserer Intimitätsgrenzen ab. Über Geld redet man nicht, das hat man oder eben nicht. Und dann sollte man erst recht nicht darüber reden. Geld macht glücklich, wenn man wenig davon hat. Ist die Grundversorgung gesichert, bringt mehr Geld immer weniger Zuwachs an Zufriedenheit. Geld stinkt nicht. Aber sein purer Anblick macht einen stinkig. Und man geht lieber auf Distanz. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Gemeinschaften, die auf hohe Stabilität und gegenseitiges Helfen bauen, beispielsweise ein Kloster, ehrenamtlich arbeiten und gezielt auf monetäre Belohnung verzichten. Überraschenderweise fühlen sich mehr Menschen deprimiert, wenn sie materiellen Wohlstand erreicht haben, als wenn sie danach streben. Hat man es geschafft, ist man nicht etwa glücklich, sondern geschafft. Die unausgesprochene Spielregel lautet: Verdiene Geld, egal was es kostet. Und wer mit dem teuersten Spielzeug stirbt, hat gewonnen. Ein seltsames Spiel. Stellen Sie sich vor, Sie bekämen ab nächsten Monat 500 Euro mehr Gehalt. Wären Sie glücklicher als jetzt? Na klar, Sie können sich auch mehr leisten. Sie sind glücklicher, bis Sie erfahren, dass alle anderen in der Firma 1000 Euro erhalten. Sie haben zwar mehr als vorher, sind aber trotzdem schlechter drauf, weil sie sich im Vergleich definieren und nicht in absoluten Zahlen. Und wie viele würden, Hand aufs Herz, insgeheim nicht gerne auf die 500 Euro verzichten, wenn sie damit erreichen könnten, dass die anderen die 1000 Euro nicht bekommen? Wir vergleichen uns gerne, schauen über den Tellerrand, aber nicht besonders weit. Gerade weit genug, bis wir Nachbarn sehen, denen es ein bisschen besser geht als uns. Und zack, geht es uns schlechter. Bertrand Russell, britischer Philosoph, bringt es auf den Punkt: Bettler beneiden keine Millionäre, sondern andere Bettler, die mehr verdienen als sie selbst. Und diese Sichtweise macht uns alle arm. Wie sähe unser Leben aus, wenn nicht Geld, sondern Glück die grundlegende Währung und Entscheidungsgrundlage wäre? Gute Frage. Kleine Denkpause. Welches Land ist das glücklichste der Welt? Je nach Kriterien ist es mal die Südseeinsel Vanuatu oder bei seriöser Betrachtung, insbesondere hinsichtlich Gesundheitswesen, Demokratie oder Arbeitslosigkeit, Dänemark, die Schweiz und Österreich. In einem sind sich jedoch alle internationalen Untersuchungen einig: Deutschland ist nie auf den vorderen Plätzen. Dabei sind wir umgeben von Staaten, die uns gar nicht so unähnlich sind, außer dass sie alle glücklicher sind. Auf Reisen in Länder mit großen sozialen Unterschieden wird einem eins klar: dort möchte man nicht arm sein. Reich aber auch nicht. Je stärker das Gefälle zwischen armen und reichen Ghetto, zwischen Slum und Kondominium, zwischen Blechhütte und Hochsicherheitstrakt, desto mehr sinkt die Lebensqualität für alle. Wem nützt der Reichtum, wenn man ständig davor Angst haben muss, dass die Kinder entführt werden, man im Auto an der Ampel erschossen wird oder man am Strand nicht mehr spazieren gehen kann, weil jede Sekunde ein Überfall droht? Ich habe selber eben gearbeitet als Arzt im Praktikum in Brasilien und in Südafrika. Ich weiß, wovon ich spreche. Es muss gar nicht Nächstenliebe sein. Es reicht auch schon pure Vernunft, um sich eine gerechte Verteilung der Ressourcen in einem Land und auf dem ganzen Planeten zu wünschen. In unserem Denken spielt die Frage, wie ich mehr Geld verdiene und wo ich sparen kann, eine Riesenrolle. Dabei sind die Schnäppchenjäger selbst die Gejagten und leben ständig im Bewusstsein von Mangel. Das fehlt mir noch, das muss ich noch erreichen, das hätte ich günstiger haben können. Wenn wir bei einer Tankfüllung von 50 Euro 5 Euro sparen können, fahren wir dafür durch die ganze Stadt. Wenn wir beim Kauf eines Autos von 50.000 Euro 500 Euro sparen können, ist uns das egal. Dafür würden wir nicht extra zu einem anderen Händler gehen. Lieber fahren wir 100 Mal durch die Stadt, um billig zu tanken. Unser Bankkonto rechnet in absoluten Zahlen, wir nicht. Unsere Kosten-Nutzen-Rechnung im Kopf ist schnell nutzlos, wenn sie nur die offensichtlichen Kosten einrechnet. Was hat Deutschland über die Pendlerpauschale gestritten, ohne die eigentlichen gesellschaftlichen Kosten zu berücksichtigen? Denn an die meisten Dinge im Leben gewöhnen wir uns. An das Pendeln nachweislich nie. Viele Studien beweisen, Pendeln nervt. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Der Vorteil, im Grünen zu wohnen, ist meist zu teuer erkauft, wenn man dafür 2 Stunden am Tag im Stau steht. Da ist man sehr viel schneller aus der Stadt mal ins Grüne gefahren. Aber wer nimmt sich dafür schon die Zeit? sind die Transportmittel auch schneller geworden. Wir sind nicht weniger Zeit unterwegs. Sowohl in Tansania als auch in den USA verbringen Menschen pro Tag durchschnittlich 70 Minuten, um von A nach B und wieder zurückzukommen. Der einzige Fortschritt: in den USA legt man dabei 60 Kilometer mit dem Auto zurück, in Tansania gehen die meisten zu Fuß. Ebenso nimmt uns zwar die Waschmaschine das Schoben der Wäsche auf dem Waschbrett am Flussufer ab, dafür waschen wir die Klamotten aber auch viel öfter als nötig. Und selbst die schnellste Internetverbindung führt nicht dazu, dass wir schneller am Computer mit der Arbeit fertig sind. Nein, wir klicken noch rasch ein paar Seiten durch und verlieren viel Zeit, weil es so schnell geht. Die Geschwindigkeit, mit der wir uns heute durch die Innenstädte bewegen, ist ziemlich genau die gleiche wie vor 100 Jahren. Vor Erfindung des Automobils. Mit einem Pferd wäre man oft schneller. Aber das hat uns nicht genug PS. So funktioniert demonstrativer Konsum. Man kauft sich Dinge, die man nicht wirklich braucht, von Geld, das man nicht wirklich hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht wirklich mag. Ökonomen verweisen gerne darauf, dass der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Aber warum ist dann guter Rat teuer? Das Angebot an guten Ratschlägen ist immer größer als die Nachfrage. Und hier kommen noch drei dazu. Drei praktische Tipps, wie Geld Sie glücklich machen kann. Erstens, bleiben Sie dort wohnen, wo Sie wohnen, und machen Sie eine Reise. Zweitens, viele kleine Dinge bringen mehr Freude als wenig große. Drittens, geben Sie Ihr Geld für andere aus. Erstens, wir sind dreimal so reich wie 1950, aber nicht dreimal so gut drauf. Im Gegenteil, der jüngste Sozialreport weist uns wieder als eines der miesepetrigsten Länder Europas aus. Mit wachsendem Wohlstand wächst auch die Wohnfläche. 1950 hatten die meisten Familienwohnungen den Komfort einer Studentenbude von heute. Aber größere Wohnungen in den Städten bedeutet oft größere Einsamkeit. Was tun die meisten Menschen, sobald sie etwas mehr verdienen? Sie ziehen in eine bessere Gegend, damit sie dort noch mehr Menschen um sich haben, auf die sie neidisch sein können. Einer der reichsten Männer der Welt, Warren Buffett, lebt immer noch in demselben Haus, das er sich 1958 gekauft hat. Irgendwas hat er kapiert. Der Schwabe in uns sagt, kauf dir etwas Materielles, davon hast du am längsten was. Der Glücksökonom sagt, investiere in immaterielle Erlebnisse. Denn ein Auto verliert vor meinen Augen an Wert. Der Nachbar kauft sich noch ein größeres, es bekommt den ersten Kratzer, der Aschenbecher ist voll, sowas passiert. Eine Weltreise wird immer schöner, je länger sie zurückliegt. Und Reisen bildet und stärkt die Freundschaft. Meine Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg ihr Hab und Gut verlor, sprach immer davon, wenn alles weg ist, bleiben dir immer zwei Dinge. Was du im Kopf hast und wen du im Herzen hast. Und in dieses Glück zu investieren, ist die einzige solide Anlage. Zweitens. Wenn wir gerade nicht auf Bildungsreise sind, sagt die Ökonomie des Glücks, viele kleine Glücksmomente sind besser als ein großer. So wie der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus mit vielen kleinen Mikrokrediten große Effekte in der Armutsbekämpfung erzielt, können wir mit kleinen Investitionen in unser Glück sehr viel mehr erreichen als mit großen. Sogar in der Partnerbeziehung dreht sich die Ökonomie der Menge um. Kennen Sie vielleicht so, 100 Rosen im ungünstigen Moment sind eine sehr viel schlechtere Investition als die eine Rose im entscheidenden Moment. Drittens, den nachhaltigsten Nutzen hat Geld, wenn man es für andere ausgibt. Das glaubt man nicht, bis man es ausprobiert hat. Im Kleinen wie im Großen, von einer Tasse Kaffee, die ich jemandem schenke, bis zur Spende. Danach fühlt man sich selbst reicher. Reich ist, wer weiß, dass er genug hat. Die beste Altersvorsorge sind und bleiben Kinder. Wenn Sie heute nichts anderes mehr vorhaben, zeugen Sie eins. Für sich und für alle. Und das größte Kapital mit der höchsten langfristigen Rendite sind Beziehungen. Wenig gute Freunde sind wertvoller als doppelt so viel halbgute. Meine Prognose für dieses Jahr: Es ist das Jahr, auf das wir schon in 3 Jahren zurückblicken werden und denken, so schlimm war es nicht. Und allen deutschen Untergangspropheten: Heute Nacht geht die Welt nicht mehr unter. Da ist es schon morgen in Australien. Jetzt wird es ein bisschen lustiger. Sie werden sich fragen, was hat der Typ in seiner Thermoskanne? Das ist kein Alkohol, nein, sondern es ist einfach nur Ingwerwasser, damit ich stimmlich durchhalte. Aber diese Thermoskanne hat mir schon extrem viele gute Dienste erwiesen und deswegen ist sie eigentlich mein treuester Begleiter. Deswegen habe ich einmal ein kleines Gedicht auf meine Thermoskanne geschrieben. Bitte ernst. Wie lange wir nun schon gemeinsam reisen. Wie oft hast du aus dir mir eingeschenkt, wenn durchgefroren ich neben Bahngeleisen am Warten war, hast du mich heiß getränkt. Heut gilt der Beifall dir, du Königskanne, gehörst auch auf der Bühne mit dazu. Erschöpflich Quell, Trosttropfen, Einfühlsame. Du mein Warm-Upper, bist die wichtigste der Crew. Was haben wir Seite an Seite durchgemacht und morgens war der letzte Schluck noch warm. Dein Inneres verliert die Glut nur sacht, dein Äußeres stets stählern kühler Charme. Ganz Edelstahl, geschrubbt, zerkratzt, verbeult. Kein Thermometer maß je deine Pein. Du stille Größe, all die Jahre nie geheult. Nur manchmal seufzt du leis in dich hinein. Ja, anfangs hatte ich andere mit dabei. Man nannte mich gar Thermoskannenkenner. Die zickigen mit Glas waren schnell entzwei. Dein schlanker Leib, der bleibt mein Dauerbrenner. Du wirst mich überdauern. Bin ich kalt? Nehm ich dich mit ins Grab. Eins darf nie sein, dass irgendwer dir antut die Gewalt, dein Innerstes mit Kaffee zu entweihen. Mach dich nicht fertig. 80% der Autofahrer halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Das kann ja mal schon mal statistisch nicht stimmen. Mehr als 50% können nicht über dem Durchschnitt liegen. Aber wenn Sie jemand ein Kompliment machen wollen, sagen Sie einfach: Ich finde, du fährst sehr gut Auto. Man wird Sie für sympathisch halten. Und auch für ein bisschen telepathisch. Ein Prinzip von Hellsehern ist, Menschen Dinge auf den Kopf zuzusagen, die einfach auf viele Menschen zutreffen, die wir aber gerne hören. Jeder hört gerne, dass mehr in ihm steckt, als der erste Blick verrät. Frauen hören immer wieder gerne: Sag mal, hast du abgenommen? Und wenn Ihnen für Ihr Gegenüber gar kein Kompliment einfällt, dann sagen Sie doch: Sie sind einfach jemand, der ist zu schlau, um auf Komplimente hereinzufallen. Darauf fällt jeder rein. In unserer individualistischen Kultur legen wir viel Wert darauf, anders zu sein als die anderen. Egal, ob das stimmt oder nicht. Dummerweise fallen wir selbst darauf rein und meinen tatsächlich zu oft, anders zu denken als die anderen. Mit fatalen Folgen für Arbeitsbündnisse, Unfallopfer und das Selbstbewusstsein. Ich kenne das bei mir, wenn ich so richtig schrottige Sendungen im Fernsehen gucke. Ich denke immer, ich tue das aus völlig anderen Motiven als die anderen. Ich muss das eher so aus soziologischer Perspektive schauen, um zu wissen, woran unser Volk verblödet. Aber so ist es auch mit Zeitungen. Die erzielen Millionenauflage und keiner würde zugeben, dass er das liest. Ein kollektiver Irrtum der Individualisten. Das gleiche im Job. Noch ein Beispiel. Der Chef gibt eine völlig wirre Parole aus und fragt in die Runde, gibt's dazu noch Fragen? Betretenes Schweigen. Jeder hat Fragen, schaut aber die anderen an und sieht, dass sich keiner meldet. Automatisch denkt jeder für sich, oh, alle haben das verstanden. Ich bin wohl der Einzige, der keine Ahnung hat, dann melde ich mich besser nicht. Ich will ja nicht der Depp sein. Weil das aber jeder denkt, meldet sich keiner. Und so sind Aktionen und Beschlüsse von vielen oft nicht besser, sondern schlechter, als wenn wenige sich abstimmen müssen. 10 Menschen können dümmer sein als 3. Fragen Sie mal bei der nächsten Abstimmung in die Runde, wer das für möglich hält. Viel Spaß damit. Die Kernfrage seelischer Gesundheit: Bin ich noch normal? Die beantworten immer mehr Menschen mit nee. Aber hoffentlich merkt es keiner. So ähnlich wie im Beispiel oben, wenn der Chef fragt, hat noch jemand Fragen? Karl Kraus formulierte es überspitzt: Die Psychoanalyse ist die Krankheit, für deren Therapie sie sich hält. Ganz tief in ihrer Seele sind überraschend viele Menschen davon überzeugt, dass sie nicht von sich überzeugt sein dürfen. Weder von ihren Fahrtkünsten, ihrer Lebenstüchtigkeit noch von ihrem Glück. Verbreitete Litaneien lauten, ich bin nicht gut genug. Wenn andere wüssten, wie ich wirklich denke und bin, wäre ich nicht liebenswert. Nur ich bin innerlich zerrissen, andere sind viel klarer und glücklicher als ich. Wir neigen dazu, uns Dinge von innen an den Kopf zu werfen, die wir niemandem von außen durchgehen lassen würden. Aber weil diese Stimmen ja von innen kommen, halten wir sie voreilig für höhere Weisheit, statt für das, was sie wirklich sind. Ein paar Stimmen unter vielen. Denn Achtung, hier kommt sie, eine verblüffend einfache und erfrischend banale Erklärung, die ihr angekratztes Selbstbewusstsein innerhalb von 3 Sekunden stärken und heilen kann. Sind Sie bereit? Achtung, halten Sie sich fest. Wir halten uns vor allem deshalb für schlechter als die anderen, weil wir von uns selbst mehr wissen als von den anderen. Wir sind von uns nicht so überzeugt, weil wir zu jedem positiven Gefühl auch immer andere Stimmen im Hinterkopf haben. Wenn ich gerade etwas sage, kann ich gleichzeitig denken, naja, ganz so einfach ist es nicht. Hoffentlich merkt mein Gegenüber nicht, dass ich selbst daran zweifle. Oder sogar, gestern habe ich noch was ganz anderes gesagt. Von dem Müll, der uns den ganzen Tag durch den Kopf geht, bekommen wir 100% mit. Von jedem Hin und Her, von jeder Notlüge, von jeder Lust auf etwas Verbotenes, von jedem neidischen, gehässigen und notgeilen Gedanken sind wir selbst Zeuge. Von dem, was die anderen an Scheiß im Kopf haben, bekommen wir nicht alles mit. Zum Glück. Wir wissen, was sie Doofes tun und sagen. Was aber vielleicht nur 50% von dem ist, was sie selbst noch so Doofes heimlich gedacht haben. Weil wir von unserem Scheiß 100% mitbekommen, von dem Scheiß, den die anderen im Kopf haben, aber nur 50% denken wir, wir sind doppelt so scheiße wie die. Sind wir aber nicht. Ein simpler Rechenfehler. Dieses mentale Doppelleben ist völlig normal. Es liegt an der grundsätzlichen Tatsache, dass wir mit unserem Hirn enger verbunden sind als mit jedem anderen Hirn der Welt. Es ist völlig normal, im eigenen Kopf manchmal verwirrt, uneindeutig und unleidlich zu sein. Aber wir müssen das nicht jedem auf die Nase binden. Und zum Glück erzählen uns andere auch nicht alles, was sie wirklich über uns denken. Vor allem müssen wir uns nicht selbst dafür fertig machen. Es geht jedem so. Gedanken lesen zu können, ist kein Segen, sondern ein Fluch. Wir sind zwangsläufig unser eigener Geheimdienst, unsere eigenen Abhörer. Wir können den Gedankenstrom im Kopf nur schwer ausschalten. Dafür braucht es Hilfsmittel wie Meditation oder Alkohol. Die gesunde Kunst des Glücklichseins besteht darin, dass, was einem so im Alltag durch den Kopf quakt, nicht allzu ernst zu nehmen. Und sich selbst auch nicht. Mach dich nicht kleiner, als du bist. So groß bist du auch wieder nicht. Es ist schon schwer genug, es mit sich selbst auszuhalten. Wer sich kennt, weiß, was er anderen zumutet. So weit, so gut. Aber warum lacht keiner darüber, dass wir in einer Zeit, in der wir so wenige existenzielle Probleme haben, uns selbst so viele machen? Als Kinder haben wir alle über das Märchen des Kaisers neue Kleider gelacht. Wir konnten nicht verstehen, wie die Erwachsenen so doof sein konnten, das Offensichtliche nicht zu sehen. Bis wir selbst erwachsen wurden. Ein Blick in die Runde. Hat jemand zu diesem Thema noch Fragen? Dankeschön. Es ist noch ein Speicherplatz in der Hölle Freitag. Ein Knopfdruck. Eigentlich wollte ich nicht Freitag schreiben, sondern frei. Aber mein Computer hat es automatisch so ergänzt. Überhaupt sollte hier etwas ganz anderes stehen. Gedanken sind flüchtig, Daten auch. Ein einziger Knopfdruck und alles ist weg. Ich hasse meinen Communicator. Ich bin auf 180 durch den E90. Er hat mir gerade in einer Sekunde die Arbeit der letzten 4 Wochen zerstört, gelöscht, unwiderruflich. Ich hasse ihn. Habe ich das schon gesagt? Um genau zu sein, fehlen sämtliche Gedanken, die noch in dieses Buch sollten. Wenn es Ihnen nicht gefällt, beschweren Sie sich bei Nokia. Ich hatte sehr viel bessere Gedanken als die hier versammelten. Ja doch, ich habe die Daten nicht gesichert. Ja doch, bei einem richtigen Computer wäre das nicht passiert. Nur eben bei diesen kleinen Dingern für die Manteltasche, bei denen genau an der falschen Stelle gespart wird. Da hinein habe ich alles notiert, was mir unterwegs einfiel. Ich lebe davon, dass mir komische Gedanken in den Kopf kommen, die dann aber genauso schnell wieder weg sind, wenn ich sie nicht aufschreibe. Jetzt sind sie alle weg. Und ich habe nur diesen einen Gedanken. Warum? Von wem stammt eigentlich dieser bescheuerte Satz, Ärger, den man nicht gehabt hat, hat man nicht gehabt? In diesen Momenten ist mein Selbstmitleid sehr viel ausgeprägter als meine Selbstironie. Ärgerlich, wenn man selbst Anti-Ärger-Kurse gibt. Nur gut, dass ich jetzt nicht im Seminar bin. Das ganze Leben ist ein Seminar. Ich habe alles versucht. Ich habe beim Hersteller angerufen. Ich bin extra in eine Niederlassung gefahren. Seine Antwort, nicht wiederherzustellen. Ich habe dem Techniker sein volles Monatsgehalt angeboten. Er blieb bei seiner Aussage. Ich muss ihm glauben. Ich wäre bis nach Finnland gefahren. Oder nach Indien, egal wo auch immer der Programmierer von diesem Unglücksding sitzt. Ich hätte ihn erst lange bekniet. Und sobald die Texte wieder da gewesen wären, hätte ich ihn knien lassen. Lange. Ich habe beim Bundesnachrichtendienst und beim Innenminister angerufen, ob die mich vielleicht irgendwie in letzter Zeit ausspioniert hätten. Keine Antwort. Typisch, wenn man ihn einmal braucht, ist auf den Überwachungsstaat kein Verlass. Von wegen Datenschutz. Ich bin nicht der Erste, dem das passiert. Es ist auch nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Deshalb ärgert es mich auch so, weil es mir mal wieder beweist, wie schwer wir aus unseren eigenen Fehlern lernen. Weil wir meinen, mir passiert sowas nicht. Und erst recht nicht nochmal. Und weil wir intuitiv glauben, wenn man auf okay drückt, ist das, was dann passiert, auch irgendwie okay. Ist es aber nicht. Verdammt. Es ist diese tiefe persönliche Enttäuschung. Nach allem, was ich für ihn getan habe, wenn dieses saftlose Akku-Schwach-Warnpiepsen kommt, dann bin ich doch der Erste. Ich renne nach Hause und suche erst eine Steckdose für ihn, bevor ich mir überhaupt den Mantel ausziehe oder mir was zu trinken gönne. Darf man dafür nicht ein kleines bisschen Dankbarkeit erwarten? Ein bisschen Mitgefühl? Nichts davon. Ich glaube nicht an Elektrosmog, aber an Elektroempathie. Die macht uns fertig. Ich will nicht so abhängig sein von Geräten, die mein Leben erleichtern sollen. In Wirklichkeit mich aber meiner kostbarsten Güter berauben, meiner Zeit und meiner Ideen. Ich schreibe mir genau deshalb Dinge auf. Nicht, um sie mir zu merken, sondern um sie vergessen zu können. Ich weiß von Ihnen nur noch, dass ich mir etwas dazu aufgeschrieben habe. Ja, früher machte ich mir Notizen auf Zetteln. Das hatte nur einen Nachteil. Als Arzt habe ich eine unleserliche Handschrift. Denn meine Handschrift hält sich an die Schweigepflicht. Sie verrät nichts darüber, was oder über wen sie etwas aufgeschrieben hat. Ich habe eine ganze Umzugskiste voller Ideen, die keiner mehr entziffern kann. Am schlimmsten sind die Zettel, auf denen ich nachts im Dunkeln einen Einfall notierte, ohne das Papier sehen zu können oder ob dort bereits etwas stand. Genau darin besteht ja der elektronische Fortschritt, im Dunkeln ein leuchtendes Display zu haben und ein Format, das auch noch Jahre später lesbar ist. Theoretisch. Die Technik verändert unser Bewusstsein. Oft denke ich, jetzt hat das Handy geklingelt. Und es hat gar nicht geklingelt. So wie es Phantomschmerz gibt, beschreiben Neurologen bei der Handy-Generation ernsthaft Phantomklingeln. Phantomklingeln ist eine Mischung aus Einbildung, Paranoia und Tinnitus. Jede Zeit hat ihre eigene Psychose. Aber ich hab's doch gehört. Noch schlimmer als einen Anruf zu verpassen, der nie stattgefunden hat, ist, wenn einer anruft und nach einem einzigen Mal Klingeln auflegt. Das ist der Klingelstreich des 21. Jahrhunderts. An der Haustür kann man den Sträuchen hinterherrennen, aber nicht am Telefon. Unbekannt hat angerufen. Aber wer ist unbekannt? Und welcher meiner Bekannten hat unbekannt meine Nummer gegeben? Auch die Natur leidet unter dem Mobilfunk. Vögel in Innenstädten singen tatsächlich Klingeltöne nach. Eigentlich müsste man sich aus dem Internet Vogelgesang als Klingelton aufs Handy laden, damit die Vögel wieder wissen, wie Mutter Natur klingt. Neulich stand in der Zeitung, dass sich immer mehr Menschen mit ihrem Handy beerdigen lassen. Mein erster Gedanke war, wie? Auch mit dem Ladegerät? Ich stelle mir vor, man kommt in den Himmel, dort hat aber keiner das gleiche Modell. Und der Stecker passt zwar fast, aber eben doch nicht ganz. Oder ist das dann die Hölle? Nach dem Tod wachsen die Fingernägel noch ein bisschen weiter. Nur telefonieren wird abrupt weniger. Was spricht man posthum als Ansage auf die Mailbox? The person you have called is temporarily not available. Tröstlicher wäre, versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Herzlichen Dank. Einer der großen Glücksgeheimnisse ist tatsächlich Lachen, Humor, Gemeinschaft. Und heute möchte ich Ihnen eine Idee ans Herz legen, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben. Die Idee kommt von Patch Adams aus den USA. Bring Clowns in Krankenhäuser. Krankenhäuser sind kein guter Ort für kranke Menschen. Und dort sind viele, die nicht viel zu lachen haben. Und umso wichtiger ist, sich daran zu erinnern, Lachen ist die beste Medizin. Wenn Sie nicht glauben, dass Lachen gegen Schmerzen hilft, beweisen Sie es sich selber. Hauen Sie sich einmal kräftig mit einem Hammer auf den eigenen Daumen. Einmal alleine und dann nochmal in Gesellschaft. Sie spüren den Unterschied. Alleine tut es lange weh, in Gesellschaft muss man über sein Missgeschick lachen und der Schmerz lässt nach. Und deshalb sollten Menschen mit Schmerzen nicht alleine sein und was zu lachen bekommen. Und das kann man unterstützen. Für 5 Euro können Sie heute so eine rote Nase spenden. Und diese Nase hilft nicht nur den Kindern in den verschiedenen Kliniken, zu denen die Clowns gehen, und inzwischen gehen die auch zu alten Menschen, wo die Methode genauso gut funktioniert und segensreich ist. Sie können diese rote Nase auch zur Verbesserung Ihres eigenen Lebens spenden. Denn das ist so eine Art emotionaler Airbag. Ein zentraler Gedanke bei Glück kommt selten allein ist, Gefühle kommen nicht zufällig, wir können die kultivieren. Wir können negative Gefühle, die wir haben, auch eher sein lassen, wenn wir sie nicht wegdrängen, sondern einfach uns klar entscheiden, damit beschäftige ich mich jetzt nicht. Und das bei Ärger, ganz wichtig. Ärger, den man nicht gehabt hat, hat man nicht gehabt. Da ist was dran. Beispiel. Sie packen diese Nase dorthin, wo Sie das nächste Mal in Stress geraten, zum Beispiel in Ihr Handschuhfach beim Auto. Und wenn Sie schlau sind, nehmen Sie gleich eine für den Beifahrer mit. Das nächste Mal, wenn Sie im Stau stehen, können Sie sich darüber aufregen, es macht den Stau gefühlt nur länger. Wenn ich die Situation nicht ändern kann, ich kann meine Haltung ändern. Ich setze die Nase auf. Anfänger gucken dann rechts und links. Profis gucken stur geradeaus. Und stellen sich nur vor, wie blöd die anderen jetzt gucken. Unterstützen Sie Humor auf Teilen. Ich bin, was Sternbilder angeht, extrem skeptisch. Das ist ganz typisch für uns Jungfrauen. Und deswegen habe ich ein paar visuelle Ideen ausgeheckt für dieses Buch. Und die eine Idee ist, stellen Sie sich unter einen guten Stern. In 3 Schritten zum neuen Sternzeichen. Verbinden Sie am Sternenhimmel willkürlich irgendwelche Sterne miteinander. Sie müssen kein schlechtes Gewissen dabei haben, genauso sind auch die richtigen Sternbilder entstanden. Zweitens, welche Eigenschaften wollten Sie schon immer mal haben? Ordnen Sie diese Ihrem neuen Sternbild zu. Es gibt nichts Negatives, maximal liebenswerte Marotten. Drittens, ab sofort stehen Sie unter dem Einfluss und dem speziellen Schutz dieser ganz individuellen kosmischen Konstellation. Spüren Sie es schon? Die Sterne lügen nicht. Sternbilder lässt sich auch tagsüber mit jemandem spielen, der zu Sommersprossen neigt. Bitte nur wasserlösliche Stifte verwenden. Und für alle, die einen Vorschlag wollen, habe ich dann hier unten so vier Beispiele. Eichhörnchen, neugierig, agil, gerne draußen, liebenswerte Marotte, vergisst manchmal vor lauter Sammeln und Buddeln, was er schon alles hat. Ähnelt darin dem Menschen. Drilling gibt's auch als neues Sternzeichen. Das ideale Sternbild für multiple Persönlichkeiten. Immer gut drauf, denn wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Dann gibt's das Sternzeichen Partymaus. Für alle, denen Jungfrau auf Dauer echt zu fad ist. Und für alle mehr so geradlinig gestrickten, das Haus vom Nikolaus. Das kann man auch relativ einfach machen am Sternhimmel. Das ist das Sternbild der bausparenden Ingenieure. Insofern hoffe ich, dass sie sich alle unter einen guten Stern stellen. Und wenn ich es nicht besser wüsste, sie stehen es schon. Ich muss Ihnen auch ganz schnell die Pinguin-Geschichte erzählen, weil die erstens wahr ist und zweitens sich sozusagen wie ein roter Faden durch das Buch zieht. Diese Geschichte ist mir tatsächlich genau so passiert. Vor Jahren wurde ich als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert. Da denkt jeder, tolle Sache, dachte ich auch, bis ich auf das Schiff kam. Dort merkte ich leider schnell, ich war, was das Publikum betraf, auf dem falschen Dampfer. Die Gäste hatten sicher einen Sinn für Humor, ich habe ihn nur in den 2 Wochen nicht gefunden. Aber noch schlimmer, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Kurz gesagt, ich war auf der Kreuzfahrt kreuzunglücklich. Endlich norwegische Küste, ich sah einen Pinguin auf einem Felsen stehen. Und ich dachte, was für ein armes Würstchen, zu kleine Flügel, untersetzte Statur. Und dann hat der Schöpfer bei dem auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da merkte ich, der ist ja hervorragend. Wer glaubt, dass Pinguine nicht fliegen können, hat ihn nur nicht schwimmen sehen. Die können mit 1 Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen. So gut sind die. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich, wie schnell ich urteile. Gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe, kann ich damit komplett daneben liegen. Und ich habe gelernt, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du gut kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen ändern sich nicht komplett und grundsätzlich. Das ist die größte Lüge in diesen ganzen Glücksratgebern. Mach das und das, dann wirst du für immer glücklich. Danach fühlt man sich unglücklicher, weil man denkt, ich bin der Einzige, der es nicht hingekriegt hat. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch 7 Jahre Therapie, Bücher und Selbsterfahrungen dir in diesem Leben keine Giraffe. Und das ist gut, wenn man das weiß. Sich für diesen Weg Hilfe zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Intelligenz. Ein guter Therapeut wird auch nicht lange darüber reden wollen, warum du lieber einen langen Hals hättest. Und was mit deiner Vergangenheit und deinem Großvater und so weiter zu tun hat, sondern der würde dich fragen, wer bist du? Was kannst du? Was sind deine Stärken? Was macht dir Freude? Wann haben andere Freude mit dir? Wann geht dein Herz auf? Und würde dich dann fragen, was hindert dich daran, davon mehr zu tun? Wenn ich dann weiß, ich bin Pinguin, gucke ich mich um, ob ich dafür in der richtigen Umgebung bin. Und wenn ich merke, ich bin ja in der Wüste, dann liegt es gar nicht nur an mir, wenn es nicht flutscht. Dann ist auch nicht die wichtigste Frage, wie bin ich da hingekommen? Die richtige Frage ist, wie komme ich da weg? Alles, was gefordert ist von uns, sind kleine Schritte. Hin zu unserem Wasser, hin zu unserem Element. Und dann spring ins Kalte. Und dann weißt du, wie sich das anfühlt, in deinem Element zu sein. Ich bin heute sehr froh, dass ich das weiß. Das ist ein sehr beglückendes Gefühl. Das ist Flow. Sie waren heute mit in meinem Element. Alleine wäre das hier sehr langweilig geworden. Deswegen freue ich mich, dass Sie alle da waren. Ich war auch im Krankenhaus gerne. Ich bin auch nicht weg. Ich bin hin zu etwas anderem. Das, was ich Ihnen heute erzählt habe, im Kern, hatte ich auch im Krankenhaus erzählt. Nur jedem Einzelnen. Was ich heute sozusagen geleistet habe, hätte im Einzelgespräch über 5 Jahre gebraucht. Ich bin sehr ungeduldig. Danke, dass Sie gleichzeitig zugehört haben. Meine zweite Macke ist, ich bin ein bisschen kreativer Chaot. Das ist im Krankenhaus ungünstig. Eine meiner Stärken ist, beim freien Erzählen auf neue Ideen zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Mit anderen Worten, ich nutze heute viel mehr von meinen Stärken, meine Schwächen fallen weniger ins Gewicht. Das ist mein kleines Beispiel. Und das mag Sie ermuntern, Ihrem Pinguin auf die Spur zu kommen. Schritte zu machen, zu springen, ins Kalte. Mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin. Wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element. Und uns jetzt allen erstmal einen guten Abend. Wenn Ihnen das bisher gefallen hat, dann habe ich noch einen kleinen ärztlichen Tipp für Sie. Wahrscheinlich haben Sie genauso viel Freude mit Vinz Ebert, denken Sie selbst. Hören Sie selbst. Neulich wachte ich auf und habe mit Schrecken realisiert, dass ich dieses Jahr 40 geworden bin. Ein komisches Gefühl. Man weiß nicht so recht, ob die besten Jahre noch kommen oder schon vorbei sind. Eine Freundin lächelte mich an. 40, das ist auch kein Alter. Klar, für einen Baum natürlich nicht. Umfragen zufolge geben die meisten Menschen an, der größte Nachteil am Älterwerden sei das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergehe. Ich kenne das. Wenn ich früher einen Bekannten getroffen habe, fragte ich, wie geht's? Heute dagegen sage ich nur, wie läuft's denn so? Ständig wird man mit seinem Alter konfrontiert. Mittlerweile passiert es mir immer häufiger, dass ich von irgendwelchen wildfremden 20-Jährigen einfach so gesiezt werde. Eine bodenlose Frechheit. Neulich in der U-Bahn hat mir ein junges Mädchen sogar ihren Sitzplatz angeboten. Was ist nur mit unserer Jugend los? Kein Respekt mehr vor dem Alter. Andererseits ist 40 zu sein natürlich auch ein toller Lebensabschnitt. Denn es gibt viele Dinge, die macht man erst, wenn man eine gewisse Reife erreicht hat. Jazz hören, Golf spielen oder auch zum Urologen gehen. Nebenbei bemerkt, ist Altsein sowieso ein sehr relativer Begriff. MTV-Moderatoren sind mit Mitte 20 schon ein Auslaufmodell. Politiker dagegen gehören sogar mit Ende 50 noch zu den jungen Wilden. Von kubanischen Diktatoren und Päpsten gar nicht zu sprechen. Außerdem wird unsere Gesellschaft sowieso immer älter. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die große Mehrheit der heute 42-Jährigen im Jahr 2030 schon 64 ist. Irgendwie macht das Mut. Dabei gibt es evolutionsbiologisch eigentlich überhaupt keinen Grund, den Menschen so alt werden zu lassen. Für den Menschen natürlich schon. Jeder, der ein wenig Lebenserfahrung hat, der weiß, wir jammern zwar über das Leben, aber sterben tun wir genauso ungern. Früher war das Leben noch einfacher. Nicht leichter, einfacher. Noch vor 200 Jahren sind die Leute mit 35 gestorben. Da musste man sich nicht groß über Riesterrente, Treppenlifts oder Dauerkatheter Gedanken machen. Damals war das Leben so ähnlich wie das vom Marlboro-Mann. Aufstehen, ausreiten, arbeiten, heimkommen, ins Lagerfeuer schauen, fertig. Und heute blickt man auf sein Leben und stellt sich dieselben Fragen wie bei einem Computer auch. Fahre ich runter? Starte ich neu oder melde ich mich einfach mit einem anderen Namen an? Nachvollziehbar ist das. Verwirklichung ist es so ähnlich wie mit einer Tüte Chips. Man kann extrem aufhören. Wir leben in einem komplizierten Zeitalter, das wenn Sie bei Wort eine Million so Frau in der Werbung, ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, was denn jetzt? Daher ist es nicht verwunderlich, dass in diesem Land die Ratgeberbranche boomt. Tausende von Experten geben Tipps und Tricks für ein glückliches Leben. Hirschhausen ausgeschlossen. Also nicht, dass er kein Experte ist, aber das ist natürlich. Für jedes Problem gibt es Selbsthilfebücher. In ihrem Ratgeber Life Coach gibt die Autorin Fiona Harold sogar Tipps zum Thema Finding a Passion. So weit ist es gekommen. Wir sind die erste Generation, die selbst nicht weiß, welche Leidenschaften sie hat. Sicherlich sind das alles Luxusprobleme. Trotzdem zahlen wir einen hohen Preis dafür, dass wir relativ sorglos alt werden. Und dieser Preis heißt Orientierungslosigkeit. Weil wir nicht wissen, was wir haben, fragen wir uns immer wieder, was uns fehlt.